Das vierte Sportfest des Gesundheitswesens der DVRK ging zu Ende. Bei diesem Sportfest, das in zwei Klassen geteilt stattfand, belegten die Klinik der Medizinischen Hochschule Pyongyang, der Kim Il-sung-Universität und die Akademie der Koreomedizinwissenschaften jeweils den ersten Platz in Gesamtwertung. Die Abschlussfeier fand am 2. September in der Pyongyanger Sporthalle statt. Der stellvertretende Vorsitzende des Südka der Partei der Arbeit Koreas, Chet Taebok, die Mitarbeiter und Sportler der betreffenden Bereiche und des Gesundheitswesens, die Lehrkräfte und Studenten der Medizinischen Hochschule Pyongyang, der Kim Il-sung Universität, nahmen daran teil.